Selbstmordschein für mich, dieser. Und ich weiß ganz genau für dich. Und heute schau ich raus, es regnet. Es ist ein wenig ärgerlich. Ich will nur nicht, dass es vorbei ist. Lässt dich zu machen.